Die letzten paar Tage waren sehr intensive Tage für mich, weil ich natürlich mit den Gedanken auch schon wieder in Deutschland war. Also nicht nur, aber ich habe mir eben schon auch Gedanken gemacht, wie das jetzt in Deutschland sein wird, was ich da für Erfahrungen machen werde, wie das alles sein wird, wieder die alten Leute zu sehen, die ganzen Tugenden wieder zu erleben. Aber andererseits bin ich dann nochmal überall dahin gegangen, wo ich mich wohlgefühlt habe, wo ich diese bolivianische Lebensart für mich am meisten spüren konnte. Und es war zum Beispiel auf so Märkten, also weil da einfach das Leben tobt und die Menschen, also da ist alles bunt, da schreien alle Leute rum und da läuft Musik und ja, und das war für mich eben ja sehr schön, das nochmal zu erleben. Und für mich war sowieso klar, dass ich nochmal zurückkomme, weil ich konnte mir das zu dem Zeitpunkt einfach nicht vorstellen, dass das jetzt alles vorbei ist und ich da ja, den Kontakt komplett abbreche. Deswegen war es für mich eigentlich nicht so schlimm, wieder nach Deutschland zu gehen, zu dem Zeitpunkt noch.